Fünftens. Noch jener Zeit war der Jude sofort auf dem Plan, wenn es galt, etwas Neues von Bedeutung zu vermanschen, holte er aus. Das ihm Gefährliche wittert er wie ein Schweißhund und dann sucht er ihn mit allen Mitteln beizukommen. Verdrehen, etwas anderes daraus machen oder wenigstens die Spitze umbiegen ist sein Ziel. Schopenhauer hat ihn Abschaum der Menschheit, hat ihn Vieh, hat ihn großen Meister im Lügen genannt. Was tut er? Er gründet eine Schopenhauer-Gesellschaft. Auch die Kant-Gesellschaft ist sein Werk. Trotzdem oder vielmehr weil Kant das jüdische Volk summarisch für eine Nation von Betrügern erklärt. Dasselbe mit der Goethe-Gesellschaft. Wir dulden keinen Juden unter uns, sagt Goethe. Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben, dichtet er. Und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen, solange die Ordnung steht. Solange hat's nichts zu hoffen, fährt er fort. Kategorisch betont er, ich enthalte mich aller Teilnahme an Juden und Judengenossen. Umsonst. Die jüdische Goethe-Gesellschaft ist da. Und sie wäre da, auch wenn er sich eine solche ausdrücklich als Lumperei verboten hätte. Ich warf ein, mit dem gleichen Recht können wir beide einem Talmudverein beitreten. Was das doch für eine Schamlosigkeit ist, gar nicht zu fassen. Für den Juden nicht, versetzte er. Für den gibt's keine Schamlosigkeit. Für den gibt's nur Nutzen oder Schaden. Mit einem anderen Maßstab an ihn heranzugehen, heißt die Katze im Sack zu kaufen. Ich entgegnete, unsere Wahrsager und Zeichendeuter tun es alle. Goethe, Kant, Schopenhauer scheinen ihnen die reinsten Schwätzer zu sein. Ach was, Goethe, winkte er wie wegwerfend ab. Nicht einmal der heilige Thomas von Aquino zieht bei diesen Leuten. Der große Kirchenvater schrieb einmal, die Juden, die sich auf ein Fahrzeug mit den Christen eingeschifft hätten, spielten eine eigentümliche Rolle. Während die Christen beschäftigt seien, das Fahrzeug zu bedienen, plünderten die Juden die Vorratskammer und bohrten das Schiff an. Man solle der Bande das gestohlene Zeug abnehmen und sie an die Ruder ketten. Welche Grausamkeit! Wie unchristlich! Die armen Juden, von denen man so viel lernen kann! Das wissen wir, die Dr. Heim und Schweier denn noch besser. Mir san mir. Und die Welt fährt fort, mit derselben Weisheit regiert zu werden, mit der sie wohl schon zur Zeit des josephitischen Pharao regiert wurde. Ich ergänzte, nämlich von Staatsmännern, die vor lauter Regieren gar nicht merken, dass nicht sie, sondern andere regieren. Dem Zaren Nikolaus, der sich der gleichen Selbsttäuschung hingab, wurde dafür eine Kugel durch den Schädel gejagt. Schon um das Jahr 1840 herum ließ Disraeli das ahnen. Die geheimnisvolle russische Diplomatie wird von Juden organisiert, plaudert er aus der Schule. Auch von der mächtigen Umwälzung, die sich in Deutschland vorbereitet, mauschelte er bereits Verschiedenes daher, vor allem, dass es sich ganz und gar unter Führung von Juden entwickelt. Noch jede Umwälzung, sagte er, ob schlechter oder guter Tendenz, hat sich unter jüdischer Führung entwickelt. Die Umwälzungen von gemeiner Anlage waren überhaupt Judenwerk und die von Edler bekamen durch den Juden sehr bald den Dreh in sein trübes Fahrwasser. Wie die ersten Juden hießen, die sich dem jungen Christentum blitzschnell an die Rockschöße hingen, tut nichts zur Sache. Juden waren es auf jeden Fall. Die handgreiflichen Fälschungen im Neuen Testament lassen daran keinen Zweifel. Cui bono? Wem nützen sie? Nur dem Juden. Also, Paulus war Rabbinatskandidat, eigentlich hieß er Schaul, Saulus. Maximilian Harden hieß Isidor Witkowski, Karl Marx Mordechai, Ferdinand Lasalle, Lasalle, Trotzki, Bronstein, Bela Kuhn, Kohn, Sinowjew, Apfelbaum, Lenin, den die Juden jetzt selbst als einen der ihrigen zugestehen, zwar Uljanow, aber sein richtiger Name ist das gewiss auch noch nicht. Wie Sand am Meer, so zahlreich sind die Veränderungen jüdischer Namen. Die Absicht zu täuschen kann nur einem Strohkopf entgehen. Ich bestätigte aus Erfahrung, Kurt Eisner wehrte sich in München sogar mit Händen und Füßen dagegen, Salomon Kosmanowski zu heißen. Er hieß aber doch so. Das Schaul, fuhr er fort, zuerst das römisch klingende Saulus wählte und sich dann in Paulus umtaufen ließ, gibt zu denken. Noch mehr, dass er anfangs kaum die flügge gewordene Christengemeinde mit ausgesuchter Grausamkeit verfolgte. Ich weiß nicht, Massenmörder, die später Heilige werden, ob das nicht doch zu viel des Wunders ist? Der Jude Weininger vermutet zwar auch von Christus, dass er ursprünglich Verbrecher gewesen, aber mein Gott, wenn das auch 100-mal ein Jude sagt, deshalb braucht es ja gerade nicht unbedingt wahr zu sein. Ich meine nur, möglicherweise gibt es katholische Aufsichtsräte der Deutschen Bank, die anderer Anschauung sind, und denen möchte ich um Himmels Willen nicht vorgreifen. Ich zitierte den verschollenen Dichter Franz Xaver Müller: Greif niemals vor, lass erst die Großen greifen, sie pfeifen anders, als wir Kleinen pfeifen. Sehr anders, bemerkte er trocken, zum Übelwerden. Was sich da seit x Zeiten allerhand Posten und Pöstchen ergattert, kann einem leid tun. Lauter Gevatter, Schneider und Handschuhmacher, die sich gegenseitig die Sprossen aufwärts heben. Aber nicht, weil sie einander schätzen, sondern weil es ohne den Klüngel nicht geht. Es ist wie beim Juden. Ein richtiges Mannsbild verlässt sich auf seine eigene Kraft. Dem deutschen Volk vorwerfen, dass es nicht zusammenhält, kann grundsätzlich nur ein Streber. Seine Erfahrung empfiehlt ihm die klettenhafte Methode des Ungeziefers. In der Not kommt man ja wohl ohne enge Verbindung nicht aus. Aber was hat uns denn ins Elend gebracht? Gerade das schäbige Zusammenhalten der vielen und allzu vielen unter uns. Das kennt nur den augenblicklichen Vorteil. Männlich sein, mehr brauchte es nicht. Dann könnte geschehen, was wollte. Dieser gemeinsame Geist wäre unwiderstehlich. Geduld, wir werden es erleben. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich sagte, überhaupt das ewige Geschwätz sich den Juden zum Vorbild nehmen. Wenn er es gar so weit gebracht hätte, wie kommt es denn, dass noch kein Mensch einer sein möchte? Weil es nur Schein ist mit seinem weit gebracht haben. Das fühlt jeder. Die ganze Welt verstänkern, stets auf der Lauer liegen, keine Minute sorglos sich selber angehören, immer, wo ist das Geschäft? Tut der mir was? Wie kann ich hier am besten einhacken? Ja, zum Teufel, so möchte ja kein Hund länger leben. Da muss ich wieder Luther anführen. Sie haben die Rache am Halse, 1000-mal ärger, als wir ihnen wünschen mögen, sagt er. Und so ist es auch.